Erst im dritten Jahr des Königs Cyrus von Persien erhielt Daniel eine Offenbarung, die wahr war und von großem Leid handelte. Er verstand die Botschaft gut, nachdem er die Vision aufmerksam beobachtet hatte. Zweiter zu dieser Zeit war ich, Daniel, drei volle Wochen lang sehr traurig und suchte nach Antworten. Dritter, ich aß keine guten Speisen, verzichtete auf Fleisch und Wein und benutzte kein Öl für meinen Körper, bis die drei Wochen vorbei waren. Vierter, am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Flusses Tigris. Fünfter, als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der Kleidung aus Leinen trug und einen Gürtel aus feinstem Gold um seine Hüften hatte. Sechstes, sein Körper glänzte wie Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und seine Augen brannten wie Feuerfackeln. Seine Arme und Beine sahen aus wie glänzendes Metall, während seine Stimme so laut wie eine große Menschenmenge klang. Siebter, nur ich, Daniel, sah diese Erscheinung, während die Männer bei mir nicht sahen, obwohl sie vor großer Angst wegliefen und sich versteckten. Achter, ich blieb allein zurück und verlor alle meine Kraft, als ich diese gewaltige Vision sah, so dass mein Gesicht ganz blass wurde. Neunter, dann hörte ich ihn sprechen, aber als ich den Klang seiner Stimme vernahm, fiel ich ohnmächtig mit dem Gesicht zur Erde. Zehnter, plötzlich berührte mich eine Hand und half mir hoch, so dass ich zitternd auf meinen Knien und Händen hocken konnte. Elfter, er sagte zu mir, Daniel, du wirst von Gott sehr geliebt, deshalb achte auf meine Worte und steh auf, weil ich zu dir gesandt wurde. Als er das sagte, stand ich zitternd auf. Zwölfter, er sprach weiter, hab keine Angst, Daniel, denn Gott hat deine Gebete schon am ersten Tag gehört, als du um Verständnis und Demut batest. 13. Der Schutzengel des Persischen Reiches hielt mich jedoch 21 Tage lang auf, bis Michael, einer der wichtigsten Engel, mir zu Hilfe kam. 14. Jetzt bin ich hier, um dir zu erklären, was deinem Volk in der Zukunft passieren wird, weil die Vision eine ferne Zeit betrifft. 15. Während er diese Worte mit mir sprach, senkte ich meinen Blick zu Boden und blieb völlig sprachlos. 16. Dann berührte jemand, der wie ein Mensch aussah, meine Lippen, so dass ich wieder sprechen konnte und dem Boten von meiner großen Schwäche erzählte. 17. Ich fragte ihn, wie ich als einfacher Diener mit einem so mächtigen Herrn sprechen könne, da ich kaum noch atmen konnte und keine Kraft mehr hatte. 18. Die Gestalt, die wie ein Mensch aussah, berührte mich ein zweites Mal und gab mir dadurch neue Kraft. 19. Er sagte, hab keine Angst, du geliebter Mann, sondern sei mutig und finde Frieden. Durch seine Worte fühlte ich mich gestärkt und bat ihn, weiter zu sprechen. 20. Er fragte mich, ob ich wisse, warum er gekommen sei, und erklärte, dass er bald wieder gegen die Schutzengel von Persien und Griechenland kämpfen müsse. 21. Zuvor wollte er mir jedoch mitteilen, was im Buch der Wahrheit steht, obwohl nur der Engel Michael ihn in diesem Kampf unterstützt.